1. M. Zion's Willenwort ICH nicht schweigen und für Jerusalem kein Ruhe geben. Bis ihr gerechtigkeit y ein strahlens Lichtheveer bricht und ihr Rettung y ein brennend Fackel lüchtet. 2. Die Nationen werden den gerechtigkeit wahrnehmen und elkoniger den Herrlichkeit sehen, woraufhin man dir einen neuen Namen geben wird, den der Mann Jahwe selbst bestimmen wird. 3. Du wirst in der Hand Jahwehs y ein praktisch Krone werken und in der Hand deines Gottes y ein königliches Diadem erscheinen. 4. Man wird dich nicht mehr als die Verlassin bezeichnen und dein Land nicht länger als Einode betiteln, sondern du wirst mein Lastener und dein Land vermaltieth genannt werden, die Jahwe Freuden dir hat. 5. So y ein junger Mann ein Jungfrau heiratet, werden dein Kinder sich mit dir verbinden und dein Gott wird über dich dieselbe Freude empfinden, die ein Bräutigam für sein Braut empfindet. 6. ICH habe Wachter auf den Mauern gestellt, Jerusalem, die weder am Tag noch in der Nacht schweigen dürfen, die Jahwe erinnern sollt, dürft du kein Ruhe gönnen. 7. Sollt im kein Ruhe lassen, bis Jerusalem wieder vollständig aufgebaut hat und die Stadt zu einem Objekt des weltweiten Lobpreises markt. 8. Jahwe hat bei seiner Markt und seinem starken Arm geschworen, dass dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zur Nahrung überlassen wird und Fremde nicht mehr deinen Wein trinken werden, für den du hart gearbeitetest. 9. Stattdessen sollen die Genigen, die Ernte einbringen, sie auch verzehren und die Jahwe preisen, waren die Sammler den Wein in den Vorhofen seines Heiligtums trinken werden. 10. Zieht durch die Tor hinaus und bereitet den Weg für das Volk vor, indem die Straße ebnet, die Stein entfernt und ein Banner für die Nationen aufstellt. 11. Jahwe last bis und das Ende der Ode verkünden, das die Tochter Zion wissen soll, den Retter kommt, und bringt seinen Lohn so sein erworbenen Werk mit sich. 12. Man wird sie als das Heilige Volk und als die von Jahwe erlisten bezeichnen, waren man dich, Zion, die gesucht und die Stadt, die nicht verlassen wird, nennen wird.